Kundgabe 936. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1939. Leben. Geist aus Gott. Naturgesetz. Leben ist alles, was den Geist aus Gott in sich birgt. So wird aber auch alles Leben vom Geist Gottes bedingt sein, das heißt, es wird immer die Kraft Gottes tätig sein müssen, um die Materie zu beleben. Und so setzt sich immer Materie und Geist aus Gott in Verbindung, und es entsteht so das Leben, ein Wesen, das gleichfort selbst tätig wird. Und diese Tätigkeit wieder ist Wirken geistiger Kraft und kann allenthalben beobachtet werden. Ein jedes neu entstandene Lebewesen ist an die Tätigkeit gebunden, die seine Bestimmung ist laut göttlichem Gesetz. Aller Geist aus Gott weist dem Wesen die bestimmte Tätigkeit zu, und es führt das Wesen nun die Tätigkeit aus, die ihm vom Schöpfer zugedacht ist. Und aller Tätigkeit der Lebewesen liegt eine gewisse Ordnung zugrunde. Je regelmäßigere Obliegenheiten ein lebendes Wesen auszuführen hat, desto offensichtlicher tritt die göttliche Ordnung zutage, die dann die Menschen mit dem Wort Naturgesetz bezeichnen. Eine bestimmte Gesetzmäßigkeit ist zwar zu beobachten, und diese verrät den geistigen Einfluss, der auf ein jedes Wesen ausgeübt wird von Seiten des Schöpfers, ist aber gleichzeitig der beste Beweis dafür, dass ein Wille alles beherrscht und dieser Wille in einem fort tätig ist, damit das Lebewesen nicht aufhört zu sein. Denn ob auch endlose Zeiten vergehen, es wird die Erde gleich fort belebt sein und es wird dieses Leben immer bedingt sein von geistiger Kraft. Und es wird die geistige Kraft immer und ewig Zeugnis ablegen von einer höchsten Wesenheit, die unausgesetzt diese Kraft ins Weltall sendet. Wäre alles, was die Erde birgt, völlig reglos und somit tot, dann ließe sich wohl ein göttliches oder geistiges Wirken bestreiten. Doch das Leben selbst, das immer und in allen Dingen den Menschen in Erscheinung tritt, ist ja der sprechendste Beweis für eine ständig sich äußernde Kraft. Und so nun der Mensch selbst in immerwährender Tätigkeit bleibt, erfüllt auch er die Bestimmung, die ihm von Anbeginn zugewiesen wurde. Nützet also die geistige Kraft und lebet gewissermaßen sein äußeres Leben als Mensch und gleichzeitig ein geistiges Leben, wozu ihn gleichfalls geistige Kraft treibt. Er wird also eine Aufgabe erfüllen, die ihm zugewiesen ist, entweder in rein irdischem Sinn oder auch als Lebensspender in geistiger Beziehung. Nur wird und muss alles leben, weil der Geist aus Gott nichts Totes dulden kann. Denn er selbst ist ja das wahre Leben und der größte Liebegeist von Ewigkeit. Amen.